1 Live. Plan B. Mit Klaus Vieh. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Boxenstopp Ninja Tune. Boxenstopp, Ninja Tune. Manchmal ziehe ich ältere Schallplatten aus dem Regal, spiele sie und betrachte beim Hören das entsprechende Cover. Hier zum Beispiel entdecke ich eine Art Gebrauchsanweisung. Spiele diese Platte sehr laut, gehe deinen Nachbarn mal so richtig auf die Nerven und tu so, als seist du ein Trompeter, heißt es da. Weiter oben auf dem Cover entdecke ich ein Preisschild und zucke zusammen. 22,95 Deutschmark. So viel Geld hast du damals für solch einen Scheiß ausgegeben, denke ich, und schüttle den Kopf. Auf diesem Vinyl nämlich befindet sich nichts weiter als eine Ansammlung von zudem recht erbärmlich gespielten Trompetenriffs. Das ganze Werk richtet sich im Übrigen an eine Klientel, zu der ich im Grunde gar nicht wirklich zähle. An Musikproduzenten nämlich und an DJs, die immer mal wieder gerne mit solch kurzen Versatzstücken, Tools, arbeiten. Nun ja, ich muss gestehen, dass ich schon öfters immer mal Tonträger gekauft habe, ohne exakt zu wissen, wofür. Meistens war da nur so ein Gefühl, das mir sagte, irgendwann in ferner Zukunft kannst du diese Musik noch einmal gut gebrauchen. In diesem Falle stimmt das sogar. Das britische Label Ninja Tune nämlich, auf dem diese Trompetenplatte irgendwann in den 90er Jahren erschienen ist, begeht seinen 20. Geburtstag. Tusch! Everybody's looking for me. Everybody's Ninja Tune. Wer ist das? Was ist das? Die Labelgründer hören auf die Namen Matt Black und Jonathan Moore. Als Cold Cut haben die zwei in den 80er Jahren bereits veritable Hits produziert, unter anderem mit Lisa Stansfield, eingangs gehört, und hier instrumental im Hintergrund Queen Latifah, Find a Way, Cold Cut featuring Queen Latifah. Und diese Ideen lassen sich mit der sogenannten Industrie, halt, stopp, das Problem der beiden, das muss ich voranschicken, schon früh haben sie den Kopf voll mit verrückten Ideen, siehe oben etwa die eingangs gehörte Trompetenplatte. Und diese Ideen lassen sich mit der sogenannten Industrie, den Major-Labels, nicht realisieren. Black and More also gründen ihr eigenes Label. Ein Japan-Trip inspiriert sie zum dazugehörigen Namen Ninja Tune. Zahllose Veröffentlichungen bis zum heutigen Tag machen das Label zur absolut hieb- und stichfesten Institution in Sachen, jetzt wird's schwer. Welche Sache eigentlich betreibt Ninja Tune? Man könnte hergehen und alle nur denkbaren Stile elektronischer Club- und Tanzmusik aneinanderreihen und um einige Facetten von Rockmusik sogar erweitern. Alles beträfe irgendwie Ninja Tune, ganz sicher. Aber im Grunde ist das Label insbesondere in den ersten Jahren dem Genre Hip-Hop zuzurechnen. Zur Erinnerung, die 90er Jahre sind für Hip-Hop gerade in kreativer Hinsicht so etwas wie ein goldenes Zeitalter. Ab und jenseits von De La Soul auf der einen und Eminem auf der anderen Seite entwickelt sich eine Szene, die mit Hip-Hop-Musik spielerisch experimentiert und die Grenzen immer weiter verschiebt. Hip-Hop wird instrumental, Hip-Hop wird Trip-Hop, Jazz-Hop, Hip-House, vieles mehr. Und Ninja Tune ist mittendrin. Vor allem mit einem Act, den man auch als eine Art Blaupause für etwa die Gorillas sehen kann. DJ Food. Lange Zeit nämlich glauben viele, dahinter verberge sich ein unverwechselbarer Artist. Einzahl. Doch DJ Food ist in Wahrheit ein Deckmantel für eine Reihe von Artists. Ähnlich also wie die Gorillas. Die Politik freilich von DJ Food ist eindeutig. Looping, Breaking, Scratching, Sampling, DJing. Ninja Tune.

Some old time shit, let the old world know he's on some off key tip. Mega manic. When time the pressure stop, lick by the hook or by the crook, by the poop or by the kick keys. Sickly cryptic, spitting the code and most proud to present that Crawfordton mode and it shows that that rose done. Seen a few slights, life throws tsunami, your reality bites me in collision with the beast. Lost to religion, now we can't get no peace. Eat that week, I want to take eye for chief. Stoop to the level and we plotting cold grief. But we should know that discipline make up the geese. Separation of the gnat from the rat, that's a must. Proceed, set speed with the competence. I proceed, set speed. Competence, yeah. Boxenstopp, Ninja Tune, eben gehört Strictly Kev und die Folgen, wenn man so will. Too Many DJs, Schuster, ein Titel von Busta Rhymes und Captain Sensible zu einem Bastard-Pop zusammen und dann hinterher Lutz Manuva. Obwohl die Alben des Londoner Rappers seit jeher auf dem Ninja Tune Unterlabel Big Dada erscheinen, kommt man nicht umhin festzustellen, dieser Mann vor allem gibt dem Ninja Tune Kosmos seit etlichen Jahren so etwas wie ein Gesicht und eine Stimme. Lutz Manuva hat wesentlich dazu beigetragen, die englische Rap-Musik von der amerikanischen zu emanzipieren. Seine Texte haben Witz, Bezug zur Realität, sie haben eine politische Dimension. Entsprechend oft taucht Manuva innerhalb einer 6-CD-Box auf, die das Label anlässlich des Jubiläums veröffentlicht. Titel Ninja Tune XX, 20 Years of Beats and Pieces. Wer hier jetzt eine Ansammlung sogenannter Best-of-Tracks vermutet, liegt falsch. Frei nach Fehlfarben geht es vielmehr voran. Geschichte wird gemacht, ohne Atempause. Nahezu sämtliche Titel innerhalb der Box sind wahlweise neu und bisher nicht veröffentlicht oder aber es handelt sich um exklusiv, offensichtlich für diese Box angefertigte Remixe. Manuva eben etwa in der Mixversion des Berlin-Duos Mode Selector. DJ Food hier im Tom Middleton Remix. Ninja Tune. Merkwürdig. Insbesondere in England wurde in den vergangenen 20 Jahren immer wieder so etwas wie eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ein neuer Stil. Jungle, Drum and Bass, Speed Garage, Fusion Breaks, New Breaks, Grime, Two-Step, Dubstep. Und Ninja Tune war im Grunde nie dabei, wenn es galt, sich einer der sogenannten Neuheiten zuzuwenden. Entsprechend ließ ich persönlich phasenweise in all den Jahren auch immer mal vom Label ab. Wandte mich anderen Kleinstlabels zu, auf denen sich neue Stile zu etablieren begann. Doch Ninja Tune ist wie ein gekonnt in die Lüfte gejagter Bumerang. Es kehrt immer wieder zurück. Warum? Ich glaube, nie hat das Label neue Strömungen mit Arroganz oder Ignoranz bedacht. Es hat sie schlicht bedacht und dann nach einer Weile mit neuen Akzenten versehen, kommentiert, neu interpretiert. Ein sehr gutes Beispiel ist das 2008 erschienene Album von Kevin Martin, auch als Techno Animal ein wenig bekannt. Schon zu Beginn der Nullerjahre hatte Martin gedroht, man möge ihm einfach nur sagen, wie genau man einen Club zerstört sehen wolle, genau so würde er den Laden dann auch zerlegen. Unter dem Artist-Name The Bug, der Käfer also, veröffentlicht Kevin Martin 2008 auf Ninja Tune ein denkwürdiges Bassalbum. Eine Art Dancehall-Albtraum, der unterschiedliche Bassmusikströmungen vereinnahmt und eben auch neu formuliert. Titel des Albums: London Zoo, London Zoo. Ninja Tune. Um die Jahrtausendwende herum platziert der Brite Jason Swinscoe mit seinem Cinematic Orchestra seine fein verästelte und gleichwohl üppig instrumentierte Soul-Jazz-Musik mit drei relativ kurz nacheinander folgenden Alben im öffentlichen Raum. Allesamt aus meiner Sicht absolute Highlights innerhalb der Label-Diskografie von Ninja Tune. Und dennoch gäbe es zu jenem Zeitpunkt hinreichende Gründe, diese Musik schlicht zu ignorieren. Etwas Vergleichbares nämlich gibt es nicht. Keine Bewegung, kein Movement in dieser Hinsicht. Abgesehen vielleicht von Four Hero und deren Meisterwerk Two Pages aus dem Jahr 1998. Dennoch, die Platten des Cinematic Orchestra werden bejubelt, bekommen glänzende Kritiken. Warum? Sie rühren. Und das mit stimmlicher Unterstützung etwa der Soul-Sängerin von Teller Bass oder aber Roots Manuver. Typisch Ninja Tune, die Macher sind Sturköpfe. Sie tun, was sie für richtig halten. Punkt. Immer wieder habe ich im Zeitraum der letzten 20 Jahre Leute getroffen, die mir glaubhaft versicherten, sie seien jetzt bei Ninja Tune. Doch dann kam nichts. Und wenn ich nachfragte, hieß es, aus dem beabsichtigten Album werde nur eine EP. Oder aber Ninja Tune wolle das abgegebene Material erst in 2 Jahren veröffentlichen. Vielleicht auch nie. Bei Ninja Tune hat der Künstler alle Freiheiten, bis auf eine. Was wann erscheint, das entscheidet nicht er. We'll be right back. Boxenstopp, Ninja Tune. Zum 20-jährigen Bestehen hat Ninja Tune eine ganze Reihe exklusiver Tracks als freien Download ins Netz gestellt. Daneben werden separat voneinander zwei Doppel-CDs veröffentlicht. Die Krönung gewissermaßen stellt die bereits erwähnte Box dar. Mit insgesamt 6 CDs, einem reich bebilderten Hardcover-Buch und zusätzlich 6 Vinyl-Singles. Kostenpunkt 145 Euro. Mehrfach habe ich mich in den letzten Tagen gefragt, was passieren wird, wenn ich diese Box in einigen Jahren mal wieder zur Hand nehme, Musik daraus spiele und derweil auf das Preisschild starre. Was werde ich denken? So viel Geld hast du damals für solch einen Scheiß ausgegeben? Ich weiß es nicht. Oder, um ehrlich zu sein, ich glaube es eigentlich nicht. Boxenstopp. Weidlich nutzen die Ninja Tunes innerhalb dieser Box die Gelegenheit, sich mit zahlreichen Artists ohne bisherige Ninja Tune-Geschichte zu vernetzen. Die nämlich tauchen zumeist als Remixer auf. Marla, Rusty, Scuba, Joker, Zombie, der Garage-Veteran LB als Remixer für Fink, gerade gehört übrigens. Die meisten verkörpern in ihrer Herangehensweise so etwas wie aufrichtigen Sturm und Drang. Sie sind jung und haben die Köpfe voll verrückter Ideen. Die Box zeigt, Ninja Tune wirft sich ihnen nicht vorbehaltlos an die Brust, aber die Macher haben schon sehr genau im Auge, was auf der Straße an neuen, jungen Sachen passiert. Wie solch ein Prinzip halbwegs passend illustrieren? Vielleicht mit Cadence Weapon und dem folgenden Titel: In Search of the Youth Crew. I remember that summer up in the crib, just like Adam with the missing rib. The cocaine king is where they used to live. The hairdresser used to talk, yeah, real, real clear. But I got a great vibe, and he's going in the fist. The answer, my friend, is blowing in the wind of how the dumb monkeys got gorilla in the midst of a struggle via fist for a slice and a fifth. Back then, yeah, I didn't used to rip shows. I broke out quick, no shit, sure, a lot, nerd hop. No, never, I'd never talk shop. I'd only talk shop like drop your drink, drop your pants, drop your plans, drop your friends, drop your hand, drop a link, pop a lock for young ham not. We used to grab props and stunts like Bruce Willis. What are you talking about? The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. Silent summer's discreet about it. Got hammers in the wrist and the line of gout. I miss those kids with the rubber headbands. Deadpan comedy, close pin to the dress. No spins, just press. Preferably full courtship. Horse kicking torsion, I'm not very sharp, but I'll dull importance if you're down for a lark. Oh, you know me, oh, you know about Shark. It's a reference, last party of the Shark. Tank, green to the scene, hardly even started. Hip-hop hipsters, dearly departed. Cover the phrase and keep it in your locker. We're all on the floor, regretting the week. But no shame on top or beneath the sheets. New funeral, yeah, send me a wreath. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. Sure. I seen on the frame until the talk like sex, no talk like Kramer. If you wanna check me, baby, I'm easy. You're a cute little styler with a half-eaten rider. Cut off your fitted cap, take your power like Siler. I run out the clock, report to the miser. Rhyme-wise, I'm a lifer with a bullet-ridden bedpost. Nose to the grindstone, digging till your mind's blown, throwing abuse. The girls got loose on fructose juice. At the hop out like Halo, take shots like Salo. At the time I was speaking, track 9 of this album. Club goes powder the nose, no talcum. I still rot the arrows like the rug. Where's the kid who's still sneaking to the club? The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. The youth who's back. the sort of weight. Heavy burden to carry the band so asleep. They don't wanna have a thing to do with. Can't blame a figure, look, can't name them cause they should have took under some rip protect. Stay with your kid, boy. Fuck around with me more. Make you look like a white in the Harlem dating contest. I harness the fondest cross. The fondest fucking family. Don't man it, don't stop. It's bad. Tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it look like. Tell me what it is. All these up, motherfucker, take a breath. You look beat, I'm more than more than less. Tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it look like. Tell me what it is. All these up, motherfucker, take a breath. You look beat now. Now I suggest you take a rest. Can't say what I will or won't do. Stretch the height, you might wanna stay on your toes too. Secure a full view for scoop. Physical conditions lead you to assume. While you will see my feeling uneasy. My pet is a broken ship. My clothes, but my guts don't even believe me. Sleep, don't believe me. It's like noon conceiving. Got a whole lot of stuff that I constantly feel like nothing much. Just to ever recite success. So much you claim. But my nigga, I really touched. What was I drinking? Rolling under with a pop. That nigga, if you didn't put me back, spitting on a new shoe. What was he thinking? Man, I wonder do I smile too much. Yes, you too can get fucked up. Tell me what it look like. Tell me what it is. Dieser Beitrag, auch aus der eben angesprochenen Box Ninja Tune XX 20 Years of Beats and Pieces, stammt von Spankrock und kommt hier im Todd Edwards Remix. Boxenstopp Ninja Tune. Das Label wird immer wieder gerne mit dem ebenfalls britischen Label Warp verglichen. Kein Wunder. Beide Firmen sind etwa gleich alt. Beide bilden so etwas wie unerschütterliche Konstanten innerhalb der bewegten britischen Clubmusik der letzten 20 Jahre. Mir persönlich war Ninja Tune in den 90er Jahren näher als Warp. Vielleicht, weil ich als Teenager in den 70er Jahren zu viele Schlagzeugsoli gehört hatte. Komplexe Beats und Rhythmen waren mir einfach näher, emotional näher, geläufiger als die techno-geprägten Anfänge bei Warp. Irgendwann wendete sich das Blatt. Warp wurde für mich interessanter. Maximo Park, Flying Lotus, Warp verblüffte stärker als Ninja Tune. Doch Ninja Tune holte dann wieder auf, mit Leuten wie Diplo, The Bark, Two Fingers und anderen. Mein persönlicher Lieblingstrack freilich ist einer aus den 90er Jahren. Dusk heißt er und stammt von DJ Food. Du kannst tun, was du willst, sagt eine alte Stimme zu Beginn des Tracks. Auch in der Musik. Fantasie gibt es, so viel du nur willst. Wunderbar. Dann folgt eine Einschränkung, die ich zum Glück bis heute nicht wirklich verstehe. Und dann breitet der Titel eine Atmosphäre aus, die mich immerzu an den frühen Morgen denken lässt. So 5 Uhr etwa. Auf den Wiesen liegt Tau und etwas darüber leichte Nebelschwaden. Leise wiehert ein Pferd. Offen gestanden, ein solches Szenario ist mir kaum bekannt. Vor Jahren mal bin ich mit meiner Frau um die Zeit früh am Morgen losgezogen. Wir wollten der Spur des Wildes folgen. Tiere beobachten, Rehe, Kaninchen, Hirsche. Doch niemand erschien. Komm, sagte meine Frau nach einer Weile, mir ist kalt und ich bin müde, ich will gehen, zurück nach Haus. Genau das taten wir dann auch. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. You can do anything you like. Huh? Yeah, well, now, music is the same. Yes, fantasy, as much as you like, but with all that.